ist die Straße da zum Marschieren um die weite Welt. Wozu sind die Füße da zum Marschieren um die Welt ohne Geld? Von den Bergeshöhen kann man Städtchen sehen und im grünen Tal rauscht der Wasserfall. Wozu ist die Straße da zum Marschieren um die weite, weite Welt? Wunderschön das Wandern ist, Ollari, Ollaro, wenn man mit zwei anderen ist, Ollari, Haro. Lustig spielt der Wind im Haar, Ollari, Ollaro, und die Luft ist blau und klar, Ollari, Haro. Dann singt man ein Liedel, das geht so. Wozu ist die Straße da zum Marschieren um die weite Welt? Wozu sind die Füße da zum Marschieren um die Welt ohne Geld? Von den Bergeshöhen ja. kann man Städtchen sehen ja. und im grünen Tal ja. rauscht der Wasserfall. Ja. Wozu ist die Straße da zum Marschieren um die weite, weite Welt? Laute in der Hand, juppei di, juppei da, kommt man durch das ganze Land, juppei di, hei da, und man singt ein Liedel hell, juppei di, juppei da, dann marschiert man doppelt schnell, juppei di, hei da. Wie das Liedel geht, das weißt du ja. Den Bergeshöhen ja. kann man Städtchen sehen ja. und im grünen Tal ja. rauscht der Wasserfall. Ja. Wozu ist die Straße da? Zum Marschieren um die weite, weite Welt.